dazu. Nun hör mich an und staune, manchmal auch ein Köpfchen mit mir griffst. Was dir fehlt, du solltest dich verlieben. Sei verliebt in dieser schönen Welt. Was dir fehlt, tja, was dir fehlt, das ist ein großer Sack voll Geld.